Erster Jesus rief seine 12 Jünger. Er gab ihnen Macht, böse Geister zu vertreiben. Sie sollten auch alle Krankheiten heilen. Zweiter, die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn von Zebedeus, und sein Bruder Johannes. Dritter, Philippus und Bartholomäus. Thomas und Matthäus, der Steuereintreiber. Jakobus, der Sohn von Alpheus und Lebeus. Vierter, Simon, der Kananäer. Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Fünfter, Jesus sandte diese 12 Männer aus. Er gab ihnen Befehle. Sechster, geht nicht auf Straßen von Nichtjuden. Geht nicht in Städte der Samariter. Siebter, geht stattdessen zu den Menschen Israels. Sie sind wie verlorene Schafe. Sagt ihnen, Gottes Reich ist nahe. Achter, heilt kranke Menschen. Weckt Tote auf. Macht Aussätzige rein. Vertreibt böse Geister. Ihr habt diese Macht umsonst bekommen. Gebt sie auch umsonst weiter. Neunter, nehmt kein Gold, Silber oder Geld mit. Steckt es nicht in eure Gürtel. Zehnter, nehmt keine Tasche für den Weg mit. Nehmt nicht zwei Hemden, keine Schuhe und keinen Stock mit. Denn ein Arbeiter bekommt, was er braucht. Elfter, wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, fragt, wer dort gut ist. Bleibt bei dieser Person, bis ihr weitergeht. Zwölfter, wenn ihr ein Haus betretet, grüßt die Leute dort. Dreizehnter, wenn die Leute im Haus gut sind, wünscht ihnen Frieden. Wenn sie nicht gut sind, soll euer Friede zu euch zurückkehren. Vierzehnter, wenn man euch nicht aufnimmt und nicht hört, geht aus dem Haus oder der Stadt. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Fünfzehnter, ich sage euch, es wird schlimmer für diese Stadt sein. Am Tag des Gerichts wird es für Sodom und Gomorra leichter sein. Sechzehnter, ich sende euch in Gefahr. Seid klug wie Schlangen. Seid ehrlich wie Tauben. Siebzehnter, seid vorsichtig vor den Menschen. Sie werden euch vor Gerichte bringen. Sie werden euch in ihren Synagogen schlagen. Achtzehnter, Mann wird euch vor Herrscher und Könige bringen. Das geschieht, weil ihr zu mir gehört. So werden sie und andere Völker von mir hören. Neunzehnter, wenn sie euch vor Gericht bringen, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Gott wird euch in diesem Moment sagen, was ihr reden sollt. Zwanzigster, nicht ihr werdet reden. Der Geist eures Vaters wird durch euch reden. 21. Ein Bruder wird seinen Bruder töten lassen. Ein Vater wird sein Kind töten lassen. Kinder werden gegen ihre Eltern sein. Sie werden ihre Eltern töten lassen. 22. Alle Menschen werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet sein. 23. Wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, flieht in eine andere. Ich sage euch, ihr werdet nicht alle Städte Israels besuchen. Das ist, bevor der Menschensohn kommt. 24. Ein Schüler ist nicht wichtiger als sein Lehrer. Ein Diener ist nicht wichtiger als sein Herr. 25. Es ist genug, wenn der Schüler wie sein Lehrer ist. Es ist genug, wenn der Diener wie sein Herr ist. Man nannte den Hausherrn Beelzebul. Dann werden sie seine Leute erst recht so nennen. 26. Habt keine Angst vor ihnen. Alles Versteckte wird bekannt werden. Alles Geheime wird man wissen. 27. Was ich euch im Dunkeln sage, sprecht es im Licht aus. Was ihr leise hört, ruft es von den Dächern. 28. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten. Sie können aber die Seele nicht töten. Habt Angst vor Gott. Er kann Seele und Körper in der Hölle zerstören. 29. Mann verkauft 2 Spatzen für wenig Geld. Aber kein Spatz fällt auf die Erde ohne Gott. 30. Gott kennt sogar alle Haare auf eurem Kopf. 31. Habt also keine Angst. Ihr seid Gott wichtiger als viele Spatzen. 32. Wer vor den Menschen sagt, dass er zu mir gehört, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel stehen. 33. Wer aber vor den Menschen sagt, dass er mich nicht kennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. 34. Denkt nicht, ich bin gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht für Frieden gekommen, sondern für Streit. 35. Ich bin gekommen, um Familien zu trennen. Ein Sohn wird gegen seinen Vater sein. Eine Tochter gegen ihre Mutter. Eine Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. 36. Die eigenen Familienmitglieder werden Feinde sein. 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist nicht würdig für mich. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist nicht würdig für mich. 38. Wer nicht bereit ist zu leiden und mir folgt, ist nicht würdig für mich. 39. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben für mich verliert, wird es finden. 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt Gott auf, der mich gesandt hat. 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, bekommt den Lohn eines Propheten. Wer einen guten Menschen aufnimmt, weil er gut ist, bekommt den Lohn eines guten Menschen. 42. Wer einem dieser kleinen Jünger nur ein Glas Wasser gibt, ich sage euch, er wird seinen Lohn dafür bekommen.